欢迎收听 Tägliche Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, ich habe einen Termin um 10 Uhr bei Herrn Dr. Schmidt. Guten Tag, wie ist Ihr Name? Ah, Herr Weber, nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz. Danke. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, da ich danach noch arbeiten muss. Es sollte schnell gehen. Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei? Ja, hier ist sie. Ich leide seit Tagen unter starken Zahnschmerzen. Das tut mir leid. Mussten Sie deswegen schon Schmerzmittel einnehmen? Ja, aber sie haben kaum geholfen. Ich konnte nachts kaum schlafen. Verständlich. Wir kümmern uns sofort um Sie. Bitte füllen Sie noch diesen Anmeldebogen aus. In Ordnung. Der Zahnarzt wird mich also gleich untersuchen. Genau. Er wird die Behandlung dann mit Ihnen besprechen. 刚才的对话很实用，我们来看看细节。第一句提到的 einen Termin 就是预约，在德国看医生一定要先预约哦。 没错，接着柜台请他在 Wartezimmer 也就是候诊室稍坐。Lucas 提到他希望不要等太久，他在句子末尾说了 da ich danach noch arbeiten muss。 这里要注意 da 这个词，它引导了一个从属子句，意思跟 weil 一样，表示因为。在这种子句中，动词 must 必须放在句子的最后面。 接着柜台询问。 Versichertenkarte 健保卡 Lucas 说他受牙痛之苦用了一本 Leiden unter Han Zahnschmerzen 牙痛真的让人很难受呢 所以柜台问他 Mussten Sie deswegen schon Schmerzmittel einnehmen 您是否因此已经服用过止痛药了这里出现了情态助动词的过去式 Mussten 是Müssen 的过去式。 Lucas 回答：“药没什么用，他晚上几乎睡不着。” Ich konnte nachts kaum schlafen。 这里的 konnte 则是 können 的过去式。在德文中，描述过去的状态时，情态助动词通常会用过去式哦。 柜台安慰他说 ：“Wir kümmern uns sofort um Sie。” 我们马上为您处理。这里用到固定搭配 sich kümmern um 加上受个 accusative 意思是照顾或处理某件事。 最后 Lucas 填写了 Anmeldebogen 登记表等着医生帮他 untersuchen 检查和讨论接下来的 Behandlung 治疗方案 希望大家的牙齿都健康，我们下次见。